Ich bedanke mich auch recht herzlich für die Einladung. Ich finde es auch richtig schön, diese Kombination aus Veranstaltenden mit Emma Free, die so kluge Vorträge machen. Also hört euch die gerne alle an, die sind Hammer. Dass der Schmetterling Verlag auch dabei ist, bei dem wir das Buch veröffentlichen durften und die auch so viele tolle andere Bücher haben, die könnt ihr dort auch kaufen. Und mit dem Teilbar e.V. und auch hier dem Laden auch so Orte dabei zu haben, die so eine coole Commoning-Praxis haben. Genau, finde ich eine sehr schöne Kombi und freue mich sehr, in dem Rahmen unser Buch auch vorstellen zu können. Und es ist ja auch eine sehr schöne Alternative zu diesem nationalen Fußballtaumel, hier über Revolution zu reden heute. Genau, ich würde erstmal so ein bisschen erzählen, wie es zu dem Buch gekommen ist und da so ein bisschen ausholen. Und würde das so aus meiner Perspektive und meiner Geschichte so ein bisschen erzählen. Ich habe mich vor so jetzt fast 15 Jahren politisiert, habe so auf dem Land gelebt und da gab es nicht so viel und ich habe Politik vor allem, wie man das so denkt, wenn man in so einer Gesellschaft wie dieser aufwächst, vor allem als Parteipolitik auch gedacht. Und weil mir so Ökothemen wichtig waren, bin ich dann in die Grüne Jugend. Und da, genau, waren auch viele andere Leute, die mit auch sehr linken Ansprüchen und so da rangegangen sind und viele Leute, von denen ich sehr viel gelernt habe, auch was Kritik am Kapitalismus und so weiter angeht. Aber gleichzeitig habe ich da auch gemerkt, dass die Leute, die dann immer wieder auch aus der Grünen Jugend für die Parlamente kandidieren und sich bei Wahlen aufstellen lassen, irgendwie in diesem ganzen Prozess immer weniger links werden. Und wirklich, also bei allen, konnte man das so beobachten. Und jetzt sind so die Leute, die jetzt auch beispielsweise während die Räumung von Lützerath war, mit den Grünen in der Landesregierung in NRW waren und da uns die Polizei auf den Hals gehetzt hat und gesagt hat, nein, die 1,5-Grad-Grenze verläuft hier nicht, wir können das räumen. Das waren so Leute, mit denen ich damals zusammen politisch aktiv war. Das ist, also irgendwie das zu beobachten, dass die Leute immer wieder gelinks werden, wenn sie in Parlamente gehen. Und andererseits aber auch mich mehr mit Kritik an Kapitalismus und auch Parlamentarismus zu beschäftigen, hat mich dann letztendlich dazu gebracht, da dann auch relativ bald wieder auszutreten und außerparlamentarische linksradikale Politik zu machen in verschiedenen Kontexten. Also ich habe genau viel so Klimakram gemacht, aber auch mal so recht auf Stadt, auch queere und feministische Sachen. Und ich habe mich aber schon auch immer gefragt dabei, wir brauchen irgendwie so einen Bruch mit dem Kapitalismus. Wir müssen den irgendwie überwinden, weil in dem Bestehenden die Probleme nicht zu lösen sind. Aber ich habe mich immer gefragt, ist die Praxis, die ich da mache, eigentlich die uns dahin bringt? Und dann habe ich irgendwann, das war 2018, dann Simon Sutterlütti und Stefan Meretz kennengelernt, die dieses Buch, was ihr da auf der linken Seite seht, geschrieben haben, Kapitalismus aufheben, eine Einladung über Utopie und Transformation neu nachzudenken. Und die haben da denen ging es zum Teil ähnlich und die haben darin so den Versuch unternommen, mal systematischer über Utopie, also wie kann denn eine nicht-kapitalistische Gesellschaft aussehen und auch die Frage von Transformation, wie kommen wir dahin nachzudenken, und das fand ich sehr spannend fand, dass sie da viele wichtige so Begriffswerkzeuge geliefert haben. Und fand es auch sehr spannend, mit denen und auch mit vielen anderen Leuten, beispielsweise Tom, so zu diskutieren über diese Themen. Gleichzeitig war in diesem Buch Kapitalismus aufheben, wird so Transformation sehr viel darüber gedacht, dass es halt schon diese Commons gibt, die irgendwie so als Keimformen der befreiten Gesellschaft schon hier und heute existieren. Also auch sowas wie das Café beispielsweise oder die Teilbar oder so, wo man sich nicht über diese wahre Geldtauschbeziehung begegnet, sondern irgendwie versucht, das Ganze bedürfnisorientierter zu gestalten. Darüber wird es viel gedacht und dann ist aber so ein bisschen so ein Gap von, okay, wie kommt es denn von diesen Keimformen, die es heute gibt, zu dieser befreiten Gesellschaft, und so die Rolle von Kämpfen und sozialen Bewegungen haben sie in diesem Buch eigentlich gar nicht berücksichtigt, und darüber haben wir so viel diskutiert und dann haben die beiden überlegt, noch ein zusätzliches Kapitel zu schreiben, was sie online veröffentlichen wollten, wo sie diese Lücke versuchen zu füllen, und dann haben sie aber sehr schnell gemerkt, das ist eigentlich Stoff für ein ganzes neues Buch. Und dann haben sie mich und Indigo Trau und noch zwei weitere, nämlich Alice von Franz und Jan-Hendrik Kopp, eingeladen, gemeinsam darüber zu diskutieren und so ein Buch zu schreiben. Und dann, genau, haben wir uns auch, das war so 2020, im ersten Corona-Lockdown haben wir uns online getroffen und dann im Sommer auch ein Präsenztreffen gemacht. Und nach kam aber raus, dass eigentlich niemand außer Indigo und mir überhaupt Zeit und Kapazitäten und Lust hatte, noch ein Buch zu schreiben. Deshalb ist es dann am Ende an uns beiden hängen geblieben, was aber auch ganz gut funktioniert hat. Und es war auch sehr schön, noch diese Sechsergruppe und darüber hinaus noch viele andere Leute auch so im Hintergrund zu haben und die Themen immer wieder mit denen auch zu diskutieren, auch wenn wir dann das Buch letztendlich zu zweit geschrieben haben. Genau. Und was vielleicht so ein Kernanliegen ist von dem Buch, ist zu versuchen, einen Widerspruch sehr ernst zu nehmen, den man in linken Bewegungen immer wieder begegnet. Ich glaube, es gibt so zwei Pole, die man ausmachen kann. Vielleicht einen, der sehr stark sich darauf fokussiert, im Kleinen schon die Utopie möglichst doll zu leben und sich sehr bedürfnisorientiert aufeinander zu beziehen, sich umeinander zu sorgen und so weiter. Und das sind also alles sehr wichtige Qualitäten. Aber manchmal gerät dabei aus dem Blick, dass um uns herum ja auch immer noch Kapitalismus ist und wir uns irgendwie auch gegen diese Beharrungskräfte des Bestehenden durchsetzen müssen. Und auf der anderen Seite haben wir so Kräfte, die vor allem darauf fokussieren, erstmal so Gegenmacht aufzubauen und dann irgendwie in einem revolutionären Bruch sich durchzusetzen gegen die Institutionen des Bestehenden und dann irgendwas Neues einzuführen. Wo dann aber manchmal in diesem wir müssen jetzt stark sein, die Beziehungen, die man untereinander eingeht, so nachrangig werden, was dann genau hinführt auch zu so dem Revival von so autoritären ML-Sekten, was man ja gerade auch teilweise in der Linken erlebt, wo es dann nur darum geht, dass Leute sich organisieren und dann wird ihnen gesagt, was zu tun ist und dann baut man die Partei wieder auf und dann wird das alles. Und das sind beides Pole, die so in der Extremfassung für uns einfach genau nicht funktionieren, aber wir denken, dass das falsch ist. Und wir versuchen uns also in diesem Widerspruch zu bewegen. Also versuchen, das ist jetzt das Zitat aus dem Buch, versuchen sowohl die Gefahr ernst zu nehmen, im schlechten Alten zu verweilen, weil man sich nicht gegen das schlechte Alte durchsetzen kann, als auch die Gefahr, das bessere Neue zu verlieren, weil man die Spielart des Alten spielt, um es zu erreichen. Wenn ihr zwischendurch Verständnisfragen habt, könnt ihr gern immer euch melden. Ich sehe euch nicht alle, weil hier so ein Baum im Weg steht. Wenn ihr da hinten sitzt, müsst ihr euch einfach lautstark bemerkbar machen. Und zur Diskussion würde ich dann im Anschluss machen. Jetzt zur Gliederung von dem Vortrag. Ich werde so ein bisschen erzählen und immer zwischendurch aber auch lesen. Und das folgt ungefähr auch der Struktur des Buches. Ich werde erst was zu Kritik am Kapitalismus und aber auch Kritik am Staatssozialismus erzählen. Dann die Utopie der strukturellen Solidarität, nennen wir das, also befreite Gesellschaft, Kommunismus, Anarchie, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und dann auf Commoning als Keimform, also wie dieses Utopische eben in Keimform schon auch heute gelebt werden kann, aber was die Beschränkungen auch davon sind. Und dann werde ich auf so die Rolle von Bewegungen und Kämpfen eingehen und dann auf den Punkt von einem revolutionären Bruch und das Konzept des Kairos, also so eine Denkfigur der Gelegenheit. Und dann am Ende haben wir noch so ein Dreiecksmodell, was so ein bisschen als Orientierung für eine Praxis dienen kann. Und bei der Kritik würde ich auch erstmal einen Abschnitt vorlesen. Wir sitzen an einem Holztisch und schreiben. Die Tastaturen unserer Laptops klackern und warmes Lampenlicht erleuchtet den trüben Wintertag. Allein hier zu sitzen, dabei Jeans und Pulli anzuhaben, zu tippen, dabei gelegentlich aufs Handy zu schauen und Tee zu trinken, verbindet uns mit einer unüberschaubaren Anzahl von Menschen auf dieser Welt. Mit allen Menschen. Die Lebenszeit einer uns unbekannten Anzahl von Menschen ist da reingeflossen, die Laptops, an denen wir schreiben, zusammenzubauen, die Ressourcen dafür abzubauen, die Einzelteile und die Laptops zu transportieren. An der Herstellung unserer Kleidung waren viele Menschen beteiligt, ebenso an dem Anbau und der Ernte des Tees. All diese Menschen versorgen uns mit dem, was sie tun. Wir sind in allem, was wir brauchen, von ihnen abhängig. Wir sind Teil des gesellschaftlichen Flusses des Tuns, wie es John Holloway ausdrückt. Dass wir uns in den allermeisten Situationen dieser Abhängigkeit nicht bewusst sind, dass wir uns oft getrennt und autonom fühlen können, liegt an der Art, wie diese Abhängigkeit und Verbundenheit organisiert ist. Daran, dass sie über Tausch und Geld organisiert ist. Dadurch können wir hier sitzen und in die Laptops hämmern und sagen, es wären unsere Laptops. Und dabei können uns die Bedürfnisse, Träume und Wünsche all derer, deren Lebenszeit in die Herstellung geflossen ist, egal sein. Egal ist auch, ob sie überhaupt gerne unser Bedürfnis nach einem Laptop befriedigen wollten oder für lieber etwas anderes mit ihrer Zeit und Kraft getan hätten. Egal ist es auch, dass sie vielleicht beim Abbau der Rohstoffe, die für den Laptop gebraucht werden, in giftigen Minen gestorben sind. Wichtig ist nur, dass wir die Laptops bezahlen konnten und sie so unser eigen nennen dürfen. Alles davor kann uns egal sein, ja, muss uns vielleicht sogar egal sein, weil in fast allem, was wir zum Leben brauchen, so unendlich viel Leid steckt und wir das verdrängen müssen, wenn wir auf irgendeine Weise zurechtkommen wollen in dieser Welt. Und das Licht aus der Lampe über dem Tisch, an dem wir schreiben, kommt aus dem deutschen Strommix. Der deutsche Energieverbrauch verursacht über 600.000 Tonnen CO2 pro Tag. Während wir hier sitzen, verdorrt die Ernte von Subsistenzbauern in Madagaskar durch eine anhaltende Dürre, die durch die Klimakrise ausgelöst wurde. Spätestens seit die Produktion, die hauptsächlich für den globalen Norden passiert, dazu geführt hat, dass auch Menschen, die zuvor wenig an der globalen Arbeitsteilung beteiligt waren, ihre Existenzgrundlage verlieren, sind wir alle verwoben in das gesellschaftliche Netz des Tuns. Wir sind also alle miteinander verbunden. Aber diese Verbindung erscheint als Getrenntheit, weil sie einerseits unsichtbar ist, über Geld vermittelt, und andererseits, weil sie als ein Gegeneinander organisiert ist. Unsere Bedürfnisbefriedigung baut darauf auf, andere Bedürfnisse auszuschließen. Und für die Bedürfnisbefriedigung anderer werden unsere Bedürfnisse ausgeschlossen. Dieses Gegeneinander lässt uns in Angst leben, beschädigt uns, unsere Beziehungen und unsere Lebensgrundlagen. Aber natürlich erlaubt diese Getrenntheit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich viel. Wir können zum Beispiel, auch wenn wir nur relativ wenig unserer Lebenszeit für Geld verkaufen, hier in Ruhe sitzen und vor uns hinschreiben. Unsere Getrenntheit von allen anderen kann uns mehr oder weniger plausibel als Freiheit verkauft werden. Für viele andere Menschen auf dieser Erde, die viel mehr arbeiten müssen, um zu überleben und trotzdem nie so viel haben werden wie wir, erscheint diese Getrenntheit wahrscheinlich gar nicht erst als Freiheit, sondern als Unterdrückung. Sie gewinnen nichts durch diese globale Verbundenheit. Diese Verbindungen, diese Beziehungen, die wir über unsere Kleidung, unsere Laptops, unser Essen zu den Menschen haben, die diese Dinge hergestellt haben, die wir auch zu den Menschen haben, die unter den Folgen unseres Stromverbrauchs zu leiden haben, sie sind das, was Gesellschaft ausmacht. Denn Gesellschaft ist weder eine von den Individuen völlig losgelöste Einheit, noch besteht sie lediglich aus Individuen, sondern vielmehr drückt sie die Summe der Beziehungen, Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehen. Das Besondere an diesen gesellschaftlichen Beziehungen ist aber, dass es meistens Beziehungen sind, die wir zu Menschen haben, die wir überhaupt nicht kennen. Wie bei dem Laptop, der uns mit unzähligen Menschen verbindet, die dazu beitragen, dass wir versorgt werden. Diese Beziehungen mit unbekannten anderen nennen wir transpersonale Beziehungen, weil sie über die personale Ebene hinausgehen. Beziehungen mit konkreten anderen hingegen nennen wir interpersonale Beziehungen, weil es eben Beziehungen zwischen konkreten Personen sind. All diese Beziehungen und Verhältnisse stecken einen Rahmen für unser individuelles Handeln. Sie formen die Gesellschaft und machen die Gesellschaftsform aus. Das gilt vor allem für die Beziehungen, über die unsere Versorgung organisiert wird, sei es mit Lebensmitteln, Wohnung oder Sorgearbeit. Denn das sind Dinge, die wir zum Leben brauchen, ohne die wir nicht oder kaum existieren könnten, ohne die also auch keine Gesellschaft möglich ist. Wir können diese Beziehungen, die die gesellschaftliche Reproduktion strukturieren, als Individuen nicht beliebig verändern. Wenn wir in den Laden gehen und sagen, dass wir unsere Beziehungen über Kauf und Verkauf organisieren, finde ich blöd, gib mir das Smartphone doch einfach so, wird die Verkäuferin uns wahrscheinlich den Vogel zeigen, denn schließlich wird sie dafür bezahlt, dass sie die Dinge verkauft. Sie braucht das Geld, weil sie sich die Dinge, die sie wiederum haben will, auch nur mit Geld kaufen kann. Die Art, wie die gesellschaftlichen Beziehungen, in denen wir unsere Lebensbedingungen herstellen und unsere Versorgung, unsere Reproduktion organisieren, gestaltet sind, bilden also Strukturen, die ein bestimmtes Handeln nahelegen oder erzwingen. Unsere Kritik gilt dementsprechend diesen Strukturen und weniger den Denk- und Handlungsweisen einzelner Menschen. Es geht uns also nicht darum, etwa die Gier oder die Wachstumsideologie anzuprangern, sondern zu fragen, warum Menschen gierig sind oder Regierungen Wachstum fordern, welche Strukturen ein solches Verhalten nahelegen. Eine solche Kritik wird auch als materialistische Kritik bezeichnet, eben weil sie an den materiellen Strukturen, über die Produktion und Reproduktion organisiert werden, anstatt an einzelnen Denkweisen ansetzt, wie idealistische Positionen dies tun. Und doch ist es wichtig, uns zu vergegenwärtigen, dass diese Strukturen nichts von uns Losgelöstes sind, sondern dass sie nichts anderes sind als die Beziehungen, die uns miteinander verbinden, dass wir diese Strukturen schaffen und in diesen Beziehungen tagtäglich reproduzieren. Und die Verbundenheit, die Arbeitsteilung ist auch nicht an sich das Problem. Durch sie werden sogar unglaubliche Potenziale freigesetzt, wie die Möglichkeit der Herstellung von komplizierten medizinischen Geräten. Das Problem ist, dass diese Verbundenheit auf eine Art organisiert ist, die uns trennt. Wir sind überzeugt, dass wir das ändern können, dass wir die gesellschaftlichen Verhältnisse so organisieren können, dass sie allen Menschen mehr Freiheit, mehr Geborgenheit, mehr Glück bringen. Das geht aber nicht individuell, sondern nur kollektiv. Und dafür müssen wir zunächst verstehen, wie und worüber unsere Verbindungen uns voneinander trennen und Leid erzeugen. Wenn unser Ziel eine strukturell solidarische Gesellschaft ist, dann müssen wir bei der Kritik all jene Strukturen in den Blick nehmen, die Solidarität entgegenstehen. Exklusionslogische Strukturen also, Konkurrenz und Herrschaft. Herrschaftsverhältnisse gibt es viele und schon seit vielen tausend Jahren. Etwa das Patriarchat, die Herrschaft von Männlichkeit. Mit dem Übergang zum Kapitalismus haben sie sich jedoch verändert und gemeinsam mit neuen Herrschaftsverhältnissen umgeformt. Verschiedene Herrschaftsformen sind miteinander verwoben und bilden sozusagen eine neue Synthese. Auf diese Synthese, wie also Herrschaft und Exklusion im Kapitalismus funktionieren, wollen wir uns hier fokussieren. Genau. Und das gucken wir uns dann auch in dem Rest von dem Kritikkapitel an, also die Strukturen, über die im Kapitalismus unsere Verbundenheit und Abhängigkeit eben als Trennung organisiert wird. Der Markt ist ja schon jetzt in der Erzählung so ein bisschen angeklungen als ein Verhältnis, wo es eben darum geht, nicht, dass Bedürfnisse befriedigt werden, sondern dass die Produkte hergestellt werden, um verkauft zu werden, also für den Tausch, für den Verkauf und damit eben nicht das zählt, was Bedürfnisse befriedigt, sondern das, womit sich Profit machen lässt und wo die einzelnen Betriebe auch in Konkurrenz zueinander stehen und über diese Konkurrenz vermittelt auch so ein struktureller Zwang zum Wachstum entsteht. Also um eben die Konkurrenz oder um sich gegen die Konkurrenz durchsetzen zu können, müssen die einzelnen Betriebe immer weiter möglichst ihre Produktion effizienter gestalten und eben Profit erwirtschaften, der das ermöglicht, dass sie das eben reinvestieren können in diese Verbesserung der Produktion. Und dadurch entsteht eben so ein Wachstumszwang, der auch einhergeht mit einem steigenden Verbrauch von Ressourcen und Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Die Bedingung davon, dass das so organisiert wird über den Markt, ist das Privateigentum, also so eine Form der Verfügung, wo Einzelne über die Dinge ausschließlich verfügen, also ich andere von der Nutzung ausschließen kann, unabhängig davon, ob ich ein Ding brauche oder nicht, sondern eben aufgrund von so einem abstrakten Eigentumstitel. Und das ist auch eigentlich so eine relativ moderne Vorstellung von Privateigentum, die auch erst mit dem Kapitalismus so richtig aufkommt. Und die im Zweifel dazu führt, dass eben Wohnungen leer stehen, während Menschen obdachlos auf der Straße wohnen. Und was auch bedeutet, dass eben Leute, die Privateigentum an Produktionsmitteln haben, bestimmen können, also auch nicht frei, sondern natürlich durch den Druck der Konkurrenz, aber bestimmen können, was damit gemacht wird. Und andere Leute, also die überwiegende Mehrheit der Menschen, die das Pech haben, keine Produktionsmittel zu besitzen, zu bezahlen dafür, irgendwas für sie zu tun. Und diese überwiegende Mehrheit der Menschen muss eben ihre eigene Arbeit als Lohnarbeit verkaufen, dann an die Produktionsmittelbesitzenden. Das heißt, wir können nicht das tun, was wir sinnvoll finden und schön finden, sondern wir müssen das tun, wofür wir Geld kriegen. Also im Zweifel auch ganz sinnlose Dinge. Genau, und Gleichzeitig wirken aber natürlich noch andere Herrschaftsverhältnisse, also beispielsweise patriarchale Geschlechterverhältnisse, die vor allem in dem Bereich wirken, der ganzen Haus- und Sorgearbeit, die eben nicht als Lohnarbeit organisiert ist, aber trotzdem eine Form von nicht freier selbstbestimmter Tätigkeit ist, sondern eben über patriarchale Geschlechterverhältnisse organisiert wird. Insgesamt führen diese Strukturen eben dazu, dass es Menschen nahegelegt ist, ihre Bedürfnisse immer auf Kosten von anderen zu befriedigen. Also das ist das, was auch Simon und Stefan in ihrem Buch schon Exklusionslogik genannt haben. Also sowohl auf so einer horizontalen Ebene von Konkurrenz, dass man sich immer gegen andere durchsetzen muss, in der Konkurrenz um Arbeitsplätze beispielsweise, als auch innerhalb von auf einer vertikalen Ebene in Form von Herrschaftsverhältnissen, dass sich da anhand von verschiedenen Herrschaftsverhältnissen systematisch Menschen gegen andere durchsetzen können und auch müssen manchmal. Der Staat ist in dem Ganzen oder wird ja oft so angerufen als so die Institution, die dann politisch daran rumregulieren kann und versuchen soll, die ganzen Missstände, die dadurch entstehen, also soziale Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung und so weiter, irgendwie auszugleichen. Und zu einem bestimmten Maß macht er das ja tatsächlich auch und muss es auch machen, weil sich das System sonst auch selbst zerstören würde. Aber er macht es eben in einem sehr engen Rahmen, denn auch ein Staat ist von einer funktionierenden Kapitalverwertung abhängig. Also alles, was ein Staat machen will mit seinen Geldmitteln, kann er nur machen, wenn er auch Steuern bekommt. Und die Steuern wiederum bekommt er eben aus einer wachsenden Wirtschaft, also in Form von Einkommenssteuern oder Unternehmenssteuern. Und da stehen die Staaten wiederum ja auch in Konkurrenz zu anderen Staaten und müssen jeweils ihre eigenen Standortinteressen vertreten und möglichst gute Ausgangsbedingungen für die Unternehmen liefern und bereitstellen, damit sich die Unternehmen eben bei ihnen ansiedeln und nicht in einem anderen Staat. Genau, und der Staat ist gleichzeitig auch die Institution, die halt diese ganzen Grundmechanismen des Kapitalismus als allen voran das Privateigentum überhaupt ersichern. Also, falls ihr schon mal ein Haus besetzt habt, habt ihr es vielleicht gemerkt, dass am Ende meistens dann die Bullen kamen, die euch geräumt haben. Und genau, weil der Staat eben Teil des Kapitalismus ist und nicht so das andere dazu, mit dem man den Kapitalismus beliebig reformieren kann, glauben wir auch, dass der Staat nur in einem sehr begrenzten Maße ein Werkzeug eigentlich für emanzipatorische linke Politik sein kann. Und vor allem ist er kein Werkzeug, das es ermöglicht, über den Staat nach und nach sich da so raus zu reformieren, wie das beispielsweise linke Parteien oder so oft denken. Genau. Der Staat ist aber auch kein Werkzeug, was man, also entgegen dieser Vorstellung von wir reformieren mit dem Staat nach und nach den Kapitalismus, bis er weg ist, gibt es die Vorstellung von wir erobern in einem revolutionären Bruchmoment die Staatsmacht und nutzen dann den Staat, um dann den Sozialismus einzuführen. Und auch das ist was, was zum einen historisch gescheitert ist und zu brutale Terrorherrschaft geführt hat, aber wir glauben, dass es eben auch Gründe hat. Und die liegen unter anderem darin, dass in so einem Staatssozialismus, also den Staat erobern und dann irgendwie der Versuch, was anderes einzuführen, ganz viele Merkmale des Kapitalismus eigentlich auch reproduziert wurden. Allen voran eben die Lohnarbeit. Also die Idee war, okay, die Marktwirtschaft schaffen wir ab. Wir machen jetzt eine Planwirtschaft. Statt dem Privateigentum gibt es dann Staatseigentum. Aber auch das ist dann wieder letztendlich auch eine Form des Privateigentums, weil der Staat eine von den Menschen getrennte Institution ist, die dann ausschließlich auch wieder über die Produktionsmittel verfügt und zur Durchsetzung des Plans auf die Lohnarbeit setzt. Also Menschen wiederum dann dafür bezahlt, dass sie die Planvorgaben erfüllen. Wodurch auch diese ganze Entfremdung, die man in der Lohnarbeit hat, also irgendwas zu tun, damit man dafür Geld bekommt, anstatt dass man das tut, was man sinnvoll findet, sich auch eben in staatssozialistischen Gesellschaften findet. Und dann ist die Frage, was für eine Gesellschaft streben wir stattdessen an? Wir nennen das in dem Buch jetzt solidarische oder strukturell solidarische Gesellschaft. Und es gibt ganz viele andere Begriffe dafür. Manche nennen das Kommunismus, andere Leute nennen es Anarchie, andere einfach befreite Gesellschaft oder Care-Ökonomie oder so. Das ist uns relativ egal. Wir haben jetzt genau solidarische Gesellschaft genommen, weil wir dachten, das drückt es auch ganz gut aus und ist vielleicht auch so ein Begriff, wo sich viele drauf einigen können. Und strukturell solidarisch meint dabei, dass eben Solidarität, also der Einbezug der Bedürfnisse anderer, was ja quasi das Gegenteil ist von der Exklusionslogik, ich setze mich auf Kosten anderer durch, etwas ist, was wir nicht mehr aus so einem ethischen Prinzip oder so tun oder weil uns das wichtig ist, sondern dass es so strukturell nahegelegt wird, tatsächlich die Bedürfnisse anderer einzubeziehen. Und eine Bedingung, damit das nahegelegt ist, wäre, dass so eine Gesellschaft darauf verzichtet, Zwang zum strukturierenden Prinzip ihrer Reproduktion zu machen. Was bedeutet das jetzt? Also Zwang wäre zum einen auch Lohnarbeit, also dass ich andere Leute einfach dafür bezahlen kann, dass sie irgendwas für mich tun und weil sie eben darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft verkaufen zu müssen, ist es letztendlich ein Zwang, aber eben auch direktere Formen des Zwangs über Gewalt zählen dazu und auch patriarchale Geschlechterverhältnisse, die eben beispielsweise die Care-Arbeit organisieren. Und wenn all diese Formen, das über Zwang zu organisieren, wegfallen würden, dann müssten wir uns gegenseitig einbeziehen. Denn wir sind eben ja gesellschaftliche Wesen, die immer miteinander kooperieren, immer voneinander abhängig sind. Und wenn ich diese Kooperation aber eben nicht erzwingen kann mit Gewaltmitteln oder mit Lohnarbeit oder was auch immer, dann muss ich, wenn ich mit anderen kooperieren will, eben ihre Bedürfnisse einbeziehen. Deshalb wäre quasi die Abschaffung der Lohnarbeit und anderer Formen des Zwangs die Bedingung dafür, so eine solidarische Gesellschaft zu erreichen. Lohnarbeit abschaffen heißt aber jetzt nicht, es ist total easy und alle Leute machen nach Lust und Laune das, was sie wollen, sondern natürlich gibt es dann auch ganz viele Probleme und irgendwie verschiedene Bedürfnisse und Fähigkeiten, die miteinander vermittelt werden müssen. Und so eine Form der herrschaftsfreien Vermittlung dann von Bedürfnissen und Fähigkeiten, die nennen wir Commoning. Commoning ist so ein Begriff, genau, den werde ich gleich noch näher erläutern, kann man aber auch mit so bedürfnisorientierter Selbstorganisation ersetzen. Also so eine strukturell solidarische Gesellschaft wäre eine, die sich durch ein hohes Maß von gesellschaftlicher Selbstorganisation auszeichnet. Wobei das auch nicht bedeutet, dass jetzt alle immer alles machen müssen, sondern natürlich sind so Sachen wie Arbeitsteilung auch positive Dinge, wie ja auch in dem gerade vorgelesenen Abschnitt deutlich wurde. Aber das wäre eben was, genau, was man auch mit durchaus komplexen Institutionen der gesellschaftlichen Planung und so organisieren könnte, ob Rätemodell oder wie auch immer. Aber das Entscheidende wäre eben, dass die Menschen ihre Organisationsformen, wie sie das Ganze organisieren, selber bestimmen können. Das macht eine riesen Debatte auf, wie genau das dann aussieht. Die haben wir im Buch auch nicht beantwortet, da schreiben andere Leute auch noch kluge Bücher zu. Und an der Stelle würde ich immer den Podcast Future Histories empfehlen, von Jan Groß, der so verschiedene Entwürfe von demokratischer Planung und postkapitalistischen Gesellschaftsentwürfen da so miteinander ins Gespräch bringt und interviewt. Wie heißt der Podcast? Future Histories. Also Zukunftsgeschichten, zukünftige Geschichten. Der Podcast-Host heißt Jan Groß. Und zu Utopie ist aber auch in dem Buch von Simon und Stefan, also auf dem wir so ein bisschen aufbauen, da wird da auch ausführlicher drauf eingegangen. Und es gibt sowohl von Simon als auch von Stefan auch danach noch einige Artikel, die man auch im Internet findet, wo sie nochmal detaillierter auf Utopie eingehen. Genau, aber unser Buch dreht sich ja vor allem um die Transformation, also die Frage, wie kommen wir dahin? Und da ist das Tolle an Commoning, dass es eben nicht nur ein Prinzip ist, nachdem die befreite Gesellschaft organisiert sein könnte, sondern was es auch heute schon gibt in so verschiedensten Projekten, wie beispielsweise diesem Laden oder der Teilbar oder auch in Politgruppen, in sozialen Bewegungen. In der freien Software schon auf einer sehr großen Ebene, in solidarischen Landwirtschaften. Und genau, zu der Frage, was jetzt Commoning ist, würde ich wieder was vorlesen. Ich, Indigo, hatte weder bei den Jobs, in denen ich arbeitete, noch bei der Zeugnisverleihung, die meine Schulzeit beendete, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, hatte ich zum ersten Mal an einem Ort, der sich auf den ersten Blick der Logik von Sinn und Rationalität entzog. Ein Ort, an dem es nach Moos und Erde roch, an dem wir uns die Wege mit Wildschweinen teilten und die Häuser in der Luft gebaut wurden. Ein Ort, an dem sich die Menschen eigenartige Namen gaben und es bei vielen lange her war, seit sie das letzte Mal für Lohn gearbeitet hatten. Ein Ort, an dem nicht der Wecker klingelte, um mich pünktlich aus dem Bett und zur Arbeit oder Schule zu scheuchen, sondern Saxophonklänge zwischen den Baumkronen verkündeten, es sei Zeit für das Frühstücksplenum. Dort lernte ich unendlich viel. Ich lernte, einen Akkuschrauber zu bedienen, während ich in einem Klettergurt hing. Ich lernte, dass ich einfordern konnte, Aufgaben zu übernehmen, die in meiner Kindheit Jungs vorbehalten waren, und mich zu weigern, den Abwasch zu machen. Ich lernte, Pressekonferenzen abzuhalten und Pläne zu moderieren. Ich lernte, Barrikaden zu bauen und Flaschenzüge. Ich lernte zu kämpfen und lernte, trotz des Gefühls, dass es nie genug sein kann, weiterzumachen. Und während ich lernte, mit Menschen im Kreis zu sitzen und ausführlich darüber zu sprechen, wie es uns geht, verlernte ich, im Supermarkt zu stehen und zu überlegen, was ich mir leisten könnte. Weil ich versorgt war mit dem, was ich brauchte und die kollektive Versorgung mitorganisierte. Erst viel später lernte ich Begriffe, um zu beschreiben, was ich in der Waldbesetzung gegen den Braunkohleabbau erlebt hatte. Dass man die Art, auf die ich dort tätig war, als Commoning bezeichnen kann. Und dass dieses Commoning die Keimform für eine Gesellschaft der strukturellen Solidarität ist. Auch an anderen Orten erlebten wir diese Form des Miteinander in Beziehung tretens. Ich, Jonna, erlebte es im gemeinsamen Organisieren von nicht kommerziellen Punkkonzerten in einer ländlichen Region, die sonst nur Langeweile zu bieten hatte. Commoning war auch das, was mich an der Bildungsstreikbewegung begeisterte, an den Berichten von besetzten Hörsälen und Schulen, in denen SchülerInnen und Studierende ihre Bildung selbst in die Hand nahmen. Die Vorstellung davon trieb mich dazu, die Schule zu schwänzen und eine Stunde mit der Bahn zur nächsten Bildungsstreikdemo zu fahren. Wie im letzten Kapitel angerissen, kommt der Begriff Commoning von Commons. Commons meinte historisch zunächst das, was auf Deutsch oft als Allmende bezeichnet wird. Kollektiv genutzte Weideflächen, Fischgründe oder Wälder. Im Übergang zum Kapitalismus wurden diese Güter gewaltvoll eingehegt. So wurden den Menschen die Mittel genommen, um sich selbst zu versorgen. Den Menschen blieb nichts, so wie uns heute nichts bleibt, als unsere Arbeitskraft, um sie zu verkaufen. Wir wollen aber zunächst den Blick abwenden von den Weideflächen, Fischgründen und Wäldern, die mal Commons waren und jetzt vielleicht Parkplätze, überfischte und verseuchte Tümpel oder vom Borkenkäfer befallene Forste sind. In unserer Idee von Commons stehen nicht die Güter im Mittelpunkt, sondern die soziale Praxis, die darüber entscheidet, ob ein Stück Land eine gemeinsam genutzte Weide oder ein Parkplatz ist, für den du einen Parkschein lösen musst. Deswegen steht bei uns das Commoning im Mittelpunkt und nicht die Ressource an sich. Denn wir denken, dass es nicht in der Natur eines Gutes liegt, ob es zur Ware wird oder zu einem Commons. So kann Wasser etwa entweder in Flaschen abgefüllt und als Ware verkauft oder aber als Commons genutzt werden. Entscheidend ist also, was wir Menschen damit machen. Commoning bedeutet bedürfnisorientierte Selbstorganisation. Ein Gut wird dann zu einem Commons, wenn es durch einen bedürfnisorientierten und selbstorganisierten Prozess hergestellt, gepflegt und genutzt wird. In der Konsequenz bedeutet Commoning, dass Verteilung und Nutzungsrechte konkret anhand von Bedürfnissen diskutiert und nicht abstrakt durch Privateigentum festgelegt werden. Also auch nicht durch die Möglichkeit, für die Güter den entsprechenden Tauschwert aufzubringen. Menschen tragen freiwillig bei, anstatt gezwungen oder über Lohn erpresst zu werden. Dabei kann die Motivation dafür auch ihre Einsicht in die Notwendigkeit des Beitragens für die kollektive Reproduktion sein. Diese Motivation ist aber nur gegeben, wenn auch ihre Bedürfnisse in den Prozess des Commonings einbezogen werden. Ansätze von Bedürfnisorientierung statt Privateigentum tauschen Zwang sehen wir auch in den heute schon existierenden Commons. Seien es solidarische Landwirtschaftsprojekte, Stadtteilzentren, Umsonstläden, freie Software oder soziale Bewegungen. Bei Commoning muss es nicht darum gehen, greifbare Dinge wie Lastenfahrräder oder Weideland herzustellen oder zu pflegen, um Bedürfnisse zu befriedigen. Es kann auch um nicht greifbare Dinge wie soziale Beziehungen, Diskursmacht oder Wissen gehen. Nicht nur diese Dinge an sich, seien es eine natürliche Ressource, ein hergestelltes Lastenfahrrad oder eine gemeinsam verfasste Pressemitteilung sind dann in Commons, sondern ebenso das soziale Verhältnis, das die Menschen in diesem Prozess eingehen. Denn auch dieses soziale Verhältnis wird ja durch Commoning hergestellt und reproduziert. Commoning umfasst damit nicht nur die Pflege und Nutzung einer Ressource, sondern auch das soziale Miteinander der Beteiligten und die Sorge umeinander. So ist ein Commons sowohl Produkt als auch Voraussetzung von Commoning. Es ist das soziale Verhältnis mitsamt der materiellen Ressourcen, die die Grundlage fürs Commoning bilden, und gleichzeitig wird es durch Commoning hergestellt und reproduziert. Genau, und wir glauben, dass das sehr zentral ist für den Prozess der Transformation oder Revolution, dass eben Leute schon solche Erfahrungen von Commoning machen, weil wir nicht glauben, dass in einem Bruchmoment oder so die neue Gesellschaft aus dem Nichts entstehen kann, sondern dass sich in so auch historischen Bruchmomenten immer irgendwie was durchsetzt, wo Leute schon irgendwie Erfahrungen mit haben und wo sie darauf vertrauen, dass es irgendwie funktioniert. Und wenn diese Form eben nicht der Markt oder der Staat sein können, sondern eben Strukturen, wo Leute sich selber organisieren und sich an Bedürfnissen orientieren, dann glauben wir, ist es eben sehr wichtig, dass es schon heute solche Commons auch aufgebaut werden. Das Problem dabei ist aber, dass Commons im Kapitalismus total beschränkt sind. Und zwar durch verschiedene Faktoren. Also einerseits dadurch, dass wir selber, also die Menschen, die das Commoning machen da drin, natürlich Menschen sind, die in dieser Gesellschaft leben und auch durch diese Gesellschaft geformt werden und beispielsweise patriarchale Verhaltensweisen oder so auch natürlich damit reintragen. Und gleichzeitig ist Commoning auch einfach dadurch beschränkt, dass uns eben oft die Mittel, die wir dafür brauchen, um unsere Bedürfnisse über Commons zu befriedigen, gar nicht gehören, sondern eben Privateigentum sind von anderen. Und deshalb auch die Commons, wo uns irgendwie beschränkt irgendwie eine Ressource gehört, immer geldförmige Außenbeziehungen eingehen muss. Also beispielsweise, wenn wir eine solidarische Landwirtschaft oder so machen, vielleicht gehört uns dann sogar der Acker, wenn nicht, dann müssen wir den pachten. Aber auch wenn uns der Acker gehört, müssen wir immer noch Werkzeuge kaufen. Und die Leute, die da tätig sind, wollen verständlicherweise, auch wenn sie da viel Zeit reinstecken, auch dafür bezahlt werden, weil sie ihre Bedürfnisse ja auch nur auf dem Markt befriedigen können. Und deshalb braucht jedes Commons irgendwie auch Geld. Das muss also irgendwie reinkommen. Und da können Commons aber verschiedene Formen des Umgangs mitfinden. Also bei einer Solawi gibt es ja oft diese Bieterunden. Das heißt, das Gemüse, was dort hergestellt wird, wird nicht als Ware auf dem Markt verkauft, sondern es wird vorab, vor dem Produktionsjahr, geguckt, wie viel Geld brauchen wir, um das Gemüse zu produzieren. Und dann wird geboten, also alle, die Gemüse haben wollen, sagen, wie viel sie sich vorstellen können, dazu zu geben, bis dieser Betrag, der gebraucht wird, erreicht wird. Und so kann quasi, also ist einerseits eine Solidarität zu den Produzierenden, dass die nicht dieses Risiko haben, ob sie am Ende das Gemüse auch verkaufen können, sondern sie werden vorab abgesichert. Und andererseits ist es auch so eine Solidarität unter den Konsumierenden, dass da Leute, die halt mehr Geld haben, auch mehr geben können und Leute, die weniger haben, auch weniger geben können. Basiert aber darauf, dass es halt auch Leute gibt, die mehr geben können. Also es ist leider dann letztendlich doch von der Charity von so ein paar reicheren Mitgliedern oder so abhängig, also dass Leute auch weniger geben können. Und diese marktförmigen Außenbeziehungen, also bei diesem Beispiel der Solawi, sieht man ganz gut, dass es eigentlich dazu führt, dass sich das Commons eher auf eine überschaubare Gemeinschaft auch beschränkt. Also das, was der Markt ja auch ausmacht, dass es so Beziehungen sind zu Leuten, die wir gar nicht kennen, eben so transpersonale Beziehungen, das wird da eher reingeholt und es wird auf so einer gemeinschaftlichen Ebene eben verhandelt. Und wenn aber Gesellschaft immer auch so was Transpersonales ist, immer auch durch Beziehungen eben gekennzeichnet ist zu Leuten, die wir nicht kennen, dann ist das so ein Problem, weil wir glauben, wenn wir halt eine Gesellschaft nach Commoning gestalten wollen, dann muss es auch glaubhaft sein, dass auch diese Beziehungen eben über Commoning organisiert sein können. Und gleichzeitig gibt es auch viele Commons, wo dieser Druck, der durch diese geldförmigen Außenbeziehungen herrscht, auch ins Innere umschlägt und auch die innere Selbstorganisation beschränkt. Also das sieht man viel bei so Genossenschaften oder so Kollektivbetrieben, die halt intern eine Organisationsweise nach Selbstorganisation, nach Commoning haben, aber eben nach außen die Sachen als Waren auf dem Markt verkaufen, dass auch die dem Druck der Konkurrenz letztendlich unterworfen sind. und dann entweder eben sich an so einem kapitalistischen Produktivitätsstandard orientieren müssen, sich einer dollen Arbeitsdisziplin unterwerfen müssen oder halt untergehen, weil sie sich nicht durchsetzen können dann gegen die Konkurrenz. Genau, deshalb ist es ein widersprüchliches Verhältnis. Einerseits glauben wir, dass es wichtig ist, diese Commons schon aufzubauen, andererseits sind sie halt im Bestehenden beschränkt. Und genau, was das dann bedeutet, versuchen wir dann auch gegen Ende von diesem Kapitel, wo es um Commons und Commoning geht, zu fassen. Da würde ich nochmal was vorlesen. Die Logik des Commoning kann sich innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft nie voll entfalten. In den Commons erleben wir zwar Ansätze von bedürfnisorientierter Selbstorganisation jenseits von Privateigentum, Tausch und Zwang, aber eben nur Ansätze. Diese können größer oder kleiner sein, unter Umständen können sie sich sehr befriedigend und erfüllend anfühlen und uns schon einen guten Vorschein davon liefern, was als Alternative zum Kapitalismus möglich wäre. Manchmal scheitern sie aber auch krachend unter all den Beschränkungen, denen sie innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft unterliegen. Sie sind beschränkt dadurch, dass wir unsere Subjektivierung innerhalb dieser herrschaftlichen und konkurrenzgetriebenen Gesellschaft nicht ohne weiteres abschütteln können, wenn wir uns in Commons zusammentun. Und dadurch, dass wir durch das Privateigentum getrennt sind von den Mitteln, mit denen wir all das, was wir zum Leben brauchen, über Commoning herstellen könnten. Deshalb sind Commons damit konfrontiert, dass sie Beziehungen zu Markt und Staat eingehen müssen, die der Logik des Commoning zuwiderlaufen und die auch das Innen der Commons beeinflussen. Deshalb funktioniert Commoning meist nur in Bereichen, in denen es wenige solcher marktförmigen Außenbeziehungen gibt und deshalb beschränkt es sich auch oft auf eine überschaubare interpersonale Gemeinschaft. Diese ganzen Beschränkungen führen dazu, dass Commons in ihrer Praxis immer widersprüchlich sind. Commons und Commoning sind nicht an sich transformativ, wenn sie diese Beschränkungen nicht angehen. Transformatives Commoning müsste bedeuten, zum einen das interne Commoning zu intensivieren und dabei die eigenen Subjektivitäten und Bedürfnisstrukturen zu reflektieren und transformieren. Zum anderen müsste es bedeuten, solidarische Beziehungen nach außen aufzubauen, die das Commoning ausweiten und in Richtung gesellschaftlicher Verallgemeinerung wirken. Dazu gehört auch, um die Aneignung der Mittel, die wir fürs Commoning brauchen, zu kämpfen. Transformative Commons gedeihen nicht friedlich in und neben dem Kapitalismus. Sie können ihn nicht nach und nach auskooperieren. Stattdessen wachsen sie zwar aus den Widersprüchen dieser Gesellschaft, aber gleichzeitig gegen sie, als Bewegungskommons, als kämpfende Commons, in, gegen und über den Kapitalismus hinaus. Dafür braucht es zusätzlich zu Commoning als Commons-basierte und Commons-reproduzierende Tätigkeit ein Kommunisieren, das heißt eine Tätigkeit der Ausweitung und Intensivierung von Commoning. Es gibt im Kapitalismus nicht das Utopische, aber die Bewegung hin zum Utopischen. Die Bewegung der Kommunisierung. Genau, und bei der Frage, wo denn so eine Dynamik herkommen könnte, die diese Kommunisierung antreibt, kommen wir zur sozialen Bewegung. Soziale Bewegung verstehen wir als Netzwerke von Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen, die gemeinsam für irgendeine Form der gesellschaftlichen Veränderung kämpfen. Das gibt es natürlich auch in nicht-emanzipatorisch, also es gibt auch rechte soziale Bewegungen. Und wir fokussieren uns aber eben auf emanzipatorische soziale Bewegungen, also die potenziell für Ziele kämpfen, die verallgemeinerbar wären, die eben für alle ein gutes Leben bedeuten würden. Und soziale Bewegungen organisieren sich selber ganz oft über Commoning, also sind Netzwerke letztendlich der Selbstorganisation, die jenseits von Zwang und so operieren. Also sind selbst auch transpersonale Commons, also auch schon Commons, wo diese Beziehung auch schon zu Leuten besteht, die wir nicht kennen. Also zum einen, wenn wir mit Leuten gemeinsam auf die Straße gehen und für irgendwas kämpfen oder so, dann machen wir das auch mit Leuten, die wir nicht kennen, einfach weil wir so ein gemeinsames Ziel teilen. Aber wir sind auch ganz materiell für andere tätig, beispielsweise auf Klimacamps, wenn wir dort Klos putzen oder in der Küche Gemüse schnibbeln, dann machen wir das für ganz viele andere Leute, die wir gar nicht kennen zum Teil. einfach weil wir mit ihnen ein gemeinsames Ziel teilen und deshalb mit ihnen solidarisch sind. Also diese solidarische Beziehungsweise umfasst da schon deutlich mehr Leute als jetzt in so kleinen Commons-Projekten. Und soziale Bewegungen versuchen ja auch immer, ihre Ziele irgendwie gesellschaftlich zu verallgemeinern und durchzusetzen und haben deshalb auch so einen Drang eigentlich zur Ausweitung, also dazu, mehr Leute mit einzubeziehen. Und dadurch, denken wir, könnten sie eben auch dieses Commoning ausweiten. Und sie können eben auch Aneignungskämpfe führen, also darum, sich Ressourcen anzueignen, die in Commons dann umgeformt werden können. Wie beispielsweise die Bewegung Deutsche und Wohnen enteignen in Berlin, die eben dafür kämpft, Wohnraum zu vergesellschaften. Was aber bei ganz vielen sozialen Bewegungen so das Problem ist, dass die immer wieder aufpoppen in so gesellschaftlichen Krisenmomenten vielleicht oder in Momenten, wo das Bewusstsein für sowas wie die Klimakrise rapide ansteigt und dann aber auch wieder verebben. Und es sind ganz oft Bewegungen, wo diese beziehungsweise das Commoning sehr vom Alltag der Menschen losgelöst ist. Also bei der Klimabewegung, wo wir das auch viel erfahren haben, dann fährt man, also geht man entweder auf eine Demo und hat da so ein Erlebnis von Solidarität und dann geht man danach wieder nach Hause. Oder man fährt an so Orte wie Waldbesetzung oder auf Klimacamps und hat da dieses Erlebnis, sich selber zu organisieren mit anderen. Und das ist aber so örtlich und temporär sehr begrenzt und ist sehr losgelöst von dem Leben, was man sonst so hat, wo man in der Lohnarbeit nachgeht oder in einer Kleinfamilie wohnt oder was auch immer. Und deshalb glauben wir, wäre es auch sehr wichtig, dass es auch neben diesen klassischen sozialen Bewegungen im Alltag der Menschen verankerte Kämpfe gibt, die die bestehende Beziehung, die die Leute also haben, in ihren Stadtteilen, in ihren Haushalten und auf ihre Arbeit versuchen zu kommunizieren. Also mehr in Richtung von Commoning auch zu drängen. Und da gucken wir uns so verschiedene Beispiele an, also beispielsweise auch Kämpfe in der Lohnarbeit, Arbeitskämpfe. Und da finden wir Kämpfe besonders spannend, die sich eben nicht einfach nur um ein bisschen mehr Lohn drehen, sondern die sich darum drehen, was und wie eigentlich produziert wird. Und da gibt es so Beispiele von Tech-ArbeiterInnen im Silicon Valley beispielsweise, die sich geweigert haben, eine rassistische Software für die Trump-Regierung zu programmieren oder die sich geweigert haben, Software für das Pentagon, also das Verteidigungsministerium, zu programmieren, die quasi diesen Anspruch, der, glaube ich, trotz dieser ganzen Entfremdung immer irgendwie drin ist in der Arbeit, die Menschen machen, irgendwie auch was Sinnvolles zu tun, die versuchen, den halt durch so Arbeitskämpfe auch durchzusetzen. Ein anderes Beispiel, was vielleicht hier lokal in Deutschland näher dran ist, sind die ganzen Krankenhausbewegungen, wo es natürlich auch darum ging, dass die Beschäftigten in den Krankenhäusern für sich für Entlastung kämpfen, aber die haben auch immer wieder formuliert, dass es ihnen auch darum geht, eine gute Pflege zu leisten. Und dass sie das halt nur können, wenn es einen höheren Personalschlüssel gibt. Und das begreifen wir eben als kommunizierende Kämpfe, weil es sich darum dreht, dass die Tätigkeit mehr an Bedürfnissen orientiert ist und dass sich darüber auch eine solidarische Beziehung zu den Konsumierenden oder zur gesamten Gesellschaft letztendlich herstellt und die Leute quasi nicht in der Isolierung ihrer Lohnarbeit auch verbleiben da drin. Genau, und andere Kämpfe, die wir uns angucken, sind so Kämpfe, die sich um Versorgung drehen, also die fordern, dass der Zugang zu Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Nahverkehr oder ähnlichen Dingen eben möglichst kostenfrei ist. Und auch da äußert sich ja so ein Anspruch, der dem Commoning eigentlich nahesteht von wir müssen alle bedingungslos versorgt sein und den Zugang zu den Sachen, die wir zum Leben brauchen, haben. Und wir gucken uns feministische Kämpfe an, die sich eben darum drehen, die Care-Arbeit, also Sorgearbeit, anders als über patriarchale Geschlechterverhältnisse zu organisieren, sondern genau das halt politisieren, dass das auch eine Form ist, wo eben nicht drüber verhandelt wird, wie können wir bedürfnisorientiert tätig sein und das gerecht zu verteilen, sondern das ganz oft sich eher durch so Selbstverständlichkeiten, die alle inkorporiert haben, von wer hat eher gelernt, den Abwasch zu machen und so sich durchsetzt und auch ein Herrschaftsverhältnis ist letztendlich. Genau, und wir glauben, dass eben neben sozialen Bewegungen und Commons auch diese im Alltag verankerten Kämpfe eben um Kommunisierung braucht. Aber auch das alles zusammen kann nicht so nach und nach den Kapitalismus auskooperieren oder sich nach und nach die Sachen aneignen und die Sachen kommunisieren, sondern weil Commons im Kapitalismus immer beschränkt sind, selbst wenn man sich mehr Ressourcen dafür aneignen kann, und das sollte man auf jeden Fall auch tun, glauben wir, dass letztendlich sowas wie einen revolutionären Bruch auch braucht. Also einen Moment, wo sich innerhalb von relativ kurzer Zeit die Produktionsmittel massenhaft angeeignet werden und durch diese massenhafte Aneignung es dann auch ermöglicht wird, dass die gesellschaftliche Vermittlung, die jetzt heute über den Markt passiert, geändert werden kann in Richtung von Commoning und demokratischer Planung, also dass die einzelnen Commons dann auch nicht mal mit dem Problem konfrontiert sind, irgendwie halt Geldbeziehungen nach außen eingehen zu müssen, sondern dass eben in Strukturen von ja, Basis demokratischer Planung Commoning dann geschehen kann. Genau, das ist dann die, also eine große Frage, wie kann man sich so einen Moment irgendwie vorstellen? Da scheinen wir heute ja sehr weit von weg von so einem revolutionären Bruch. Und da hilft uns die Denkfigur des Kairos. Den Kairos seht ihr da auch auf der Folie. Das war so ein Gott im alten Griechenland, der Gott der guten Gelegenheit. Und man sieht so mehrere Sprichwörter, die ihr vielleicht kennt, auch an dieser Darstellung. Also er trägt das Schicksal auf des Messers Schneide. Und er hat so eine witzige Frisur, er hat quasi einen umgekehrten Vukuhila, also er hat vorne die Haare lang und hinten kurz oder hinten gar keine. Und daher kommt die Redewendung, die Gelegenheit beim Schopfe greifen. Weil er rennt sehr schnell an einem vorbei, er hat ja auch Flügel, seht ihr. Und man kann den Kairos eben nur ergreifen, wenn er so kurz vor einem ist, weil sonst ist er schon wieder vorbei. Und von hinten kann man ihn nicht mehr fassen. Dieses Bild des Kairos, der also so die Gelegenheit verdeutlicht, wurde in politische Philosophie eingeführt von Paul Tillich. Das war so ein Sozialist Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der hat sich damit gegen zwei verschiedene andere linke Geschichtsauffassungen gewandt. Zum einen die Vorstellung von historischem Determinismus, also von so einer Bestimmtheit, Vorbestimmtheit von Geschichte, dass die Geschichte schon automatisch auf den Sozialismus zuläuft, wie das zu seiner Zeit eben viele MarxistInnen gedacht haben und vor allem die Sozialdemokratie, die damals noch antikapitalistisch war, aber eben in der Praxis dann ganz oft sich gegen Revolutionsversuche gewandt hat, weil der Kapitalismus ist noch nicht weit genug entwickelt, wir müssen abwarten, bis die Geschichte uns automatisch dahin bringt. Und dagegen wendet er sich und andererseits wendet er sich aber auch gegen so eine Vorstellung von alles ist jederzeit möglich, was zu seiner Zeit zum Beispiel viele AnarchistInnen vertreten haben. Also wir können jetzt nicht einfach hier in dem Raum beschließen, okay, wir wollen jetzt Revolution machen und dann gehen wir raus und dann sehen wir die ganzen Leute, die lieber Deutschland gucken wollen. Also so funktioniert es halt auch nicht. Sondern die Idee ist, dass es im geschichtlichen Verlauf immer wieder Möglichkeiten gibt, sowas wie Gelegenheitsfenster, in denen was anderes möglich wird. Also nicht jederzeit, sondern halt zu bestimmten historischen Momenten unter bestimmten historischen Gegebenheiten. Aber diese Gelegenheitsfenster müssen dann auch aktiv genutzt werden. Also die Gelegenheit muss aktiv ergriffen werden und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und wir denken an solche Gelegenheiten sehr viel über Krisen, also dass sowohl ökonomische Krisen als auch aber die Klimakrise eigentlich verdeutlichen, dass es so, wie der Kapitalismus Gesellschaft organisiert, nicht weitergehen kann, sondern wir was anderes bräuchten. Und ja auch ganz real, ganz viele Leute die Möglichkeiten verlieren in Krisen, ihre Bedürfnisse in den Formen des Bestehenden zu befriedigen und deshalb eigentlich zu anderen Formen dann greifen müssen. Und gleichzeitig ist aber klar, solche Krisenmomente heißen auch nicht automatisch eben, dass es besser wird, sondern die können auch autoritär oder von rechts beantwortet werden, was man ja auch gerade sieht und erleben kann. Deshalb geht es nicht darum, einfach nur darauf zu warten, dass es dann irgendwie besser wird, sondern sich halt eben auf solche Krisenmomente, auf solche Kairoi vorzubereiten. Und genau, da glauben wir eben, dass es wichtig ist, dass möglichst viele Leute Erfahrungen mit Commoning machen, damit das, was sie da dort halt erleben, sie sich dann auch als eine Alternative für die gesamte Gesellschaft vorstellen können und eben, dass es handlungsfähige soziale Bewegungen gibt und Kämpfe, die im Alltag der Menschen verankert sind und die dann eben auf eine Art sich entfalten oder eskalieren können, um sich eben die Produktionsmittel anzueignen und die Gesellschaft umzugestalten. Und wie das vielleicht so konkret aussehen könnte, haben wir uns dann auch so ein bisschen ausgemalt. Das ist jetzt so ein bisschen Revolutionsromantik. Und den Abschnitt würde ich euch auch noch vorlesen. Stell dir vor, irgendwo beginnt es. Wahrscheinlich dort, wo es schon lange brodelt, wo es längst für viele nicht mehr tragbar, nicht mehr ertragbar war. Diese untragbare Situation hat sich in kurzer Zeit zugespitzt. Sie hat sich so drastisch verschlimmert, dass nun viele merken, dass nicht zu handeln ein größeres Risiko ist, als zu handeln. Vielleicht streiken die ArbeiterInnen zuerst. Die StudentInnen und SchülerInnen fluten die Straßen und legen den Verkehr still. Vielleicht fluten Menschen mancherorts die Parlamente und halten dort mit vielen Versammlungen ab. Vielleicht verschanzen sich mancherorts die Regierungen in Parlamenten oder Bunkern oder versuchen, das Land zu verlassen. Die Menschen in Nachbarschaften beginnen Versammlungen abzuhalten, um die Proteste zu organisieren und richten Suppenküchen und kollektive Kinderbetreuung ein, damit mehr Menschen protestieren und streiken können. Alles steht still. Alles ist vor Leben. Der Streik bringt die Wirtschaft nicht nur dort, wo es beginnt, zum Erliegen. Durch Unterbrechung von Lieferketten spitzt sich auch andernorts die Lage zu. Der Streik schwappt zuerst vorsichtig über, dann wie eine Welle, die den Deich gebrochen hat. Dadurch, dass die Arbeit niedergelegt wird, synchronisiert sich die Krise weltweit. Unsere gegenseitige Abhängigkeit wird, weil Menschen sich weigern, sie weiter als Getrenntheit zu organisieren, zur Achillesferse der Kapitalverwertung. Und nun beginnt die eigentliche Umwälzung. In den Nachbarschaften herrscht Aufregung, weil die Güter, die es braucht, knapp werden. Es müssen dringend wieder Sachen hergestellt und verteilt werden. Viele ArbeiterInnen kehren zurück. Auf die Felder, in die Fabriken, in die Büros, auf die Containerschiffe, in die Güterzugloks und auf die Autobahnen. Zu manchen Produktionsmitteln gibt es auch kein Zurück, weil sie eine solche Zerstörung angerichtet haben, indem sie zum Beispiel alles dringend benötigte Wasser verbrauchten, haben die Protestierenden sie zerstört. Durch die Nachbarschaftsversammlungen wissen die ArbeiterInnen ungefähr, was gebraucht wird. In der Fabrik, in der eigentlich Autos hergestellt werden, wird diskutiert, wie man die Maschinen stattdessen nutzen kann, um mehr Krankenwägen herzustellen, um die Protestierenden medizinisch zu versorgen. Doch um zu produzieren, braucht es das, was andere produziert haben. Über Chatgruppen aus vorherigen Aufständen gibt es Kontakt zu streikenden ArbeiterInnen weltweit. Auch zu denen entlang der Lieferkette. Hitzige Diskussionen entbrennen. Wie regeln wir, wer was bekommt? Wir kennen euch doch gar nicht. Wenn wir euch einfach frei das geben, was wir hergestellt haben, wie stellen wir dann sicher, dass auch wir und unsere Leute versorgt werden? An manchen Orten wird vielleicht versucht, Tauschsysteme oder Geld wieder einzuführen. Doch in den Nachbarschaften protestieren diejenigen, die die Versammlungen moderieren, die auf die Kinder aufpassen, die in den Suppenküchen aufräumen. Wenn die Fabriken untereinander tauschen, was sie herstellen, was tauschen wir? Wer versorgt uns? Ist unsere Arbeit weniger wichtig? An anderen Orten wagen die Menschen den Schritt ins Ungewisse. Sie stellen das, was sie herstellen, kollektiv zur Verfügung. Sie fragen diejenigen, die auf ihre Vorprodukte angewiesen sind, was sie brauchen und organisieren den Transport. Einige AktivistInnen, die vorher Erfahrung in der Koordination großer Aktionen gesammelt haben, bauen nun Strukturen auf, in denen Produktion und Verteilung geplant werden können. Sie berufen Versammlungen ein, in denen VertreterInnen der Nachbarschaftsräte ebenso sitzen wie ArbeiterInnen aus Produktion und Logistik. Gemeinsam diskutieren sie darüber, was jetzt wo gebraucht wird. Aus den Logistikzentren werden die Güter schließlich an die Nachbarschaftsversammlungen geliefert und den Leuten dort frei zur Verfügung gestellt. Und je mehr sich dieser freien Vermittlung anschließen, desto mehr Sicherheit haben die ZweiflerInnen, um sich hier anzuschließen. Leider sind wir keine Wahrsagerinnen. Leider gibt es keine revolutionäre Gewissheit. Die Geschichten, die wir hier erzählen, bleiben Hoffnung und Auspinselei und nur eine von vielen Möglichkeiten des Bruchs. Entscheidend für einen realen Dominanzwechsel wäre aber, Menschen eignen sich die Produktionsmittel, die Häuser, das Land und so weiter an. Das, was vorher in Privateigentum war, kommunisieren sie. Die größte Herausforderung beim Kommunisieren wird dabei sein, eine Form der gesamtgesellschaftlichen Vermittlung zu etablieren. Das heißt, solidarische Beziehungen zu Unbekannten zu etablieren, materielle und beschränkt vorhandene Güter an Unbekannte weiterzugeben, während sich noch nicht die Gewissheit eingestellt hat, auch selbst versorgt zu werden. Das ist auch deshalb so herausfordernd, weil es eine gewaltige Koordinationsaufgabe bedeutet, dafür zu sorgen, dass die Güter dahin kommen, wo sie gebraucht werden. Hier wird die Konstruktion relevant. Auch wenn es paradox ist, ohne den Bruch, das heißt das massenhafte Kommunisieren von Mitteln, ist nur beschränkt transpersonale Solidarität möglich. Zugleich ist ohne das vorherige Aufbauen von solidarischen Beziehungen ihre Verallgemeinerung schwer vorstellbar. Das heißt, im Bruch müsste auf schon bestehende Formen der solidarischen Beziehungen zurückgegriffen werden, während sie zugleich ausgeweitet werden und so nicht nur ihre Quantität, sondern auch ihre Qualität verändert würde. Wie wäre das möglich? Zum Beispiel könnten schon vor dem Bruch viele Commons sich, vielleicht sogar transnational, zusammengetan und eine interne Form der solidarischen Vermittlung etabliert haben. Die wäre zwar immer noch beschränkt durch die marktförmigen Außenbeziehungen, aber je mehr Commons sich zusammenschließen, desto besser könnte diese Einschränkung abgefedert werden. So wäre es denkbar, dass in diesem Commons-Netzwerk schon vor einem Bruch mit dem Kapitalismus ihre Mitglieder jenseits des Marktes versorgt werden. In vorherigen Aneignungswellen könnten auch schon Produktionsmittel in dieses Netzwerk überführt worden sein. Dann gäbe es schon transpersonal funktionierende Institutionen der Koordinierung und der Verteilung, denen sich die wilden Bewegungen der Besetzung anschließen könnten. Auch wenn diese Institutionen dann in einem geringen Zeitraum skaliert werden müssten. Auch aus den unterschiedlichen Formen der widerständigen Basisorganisationen, die wir uns in Kapitel 7 angeschaut haben, könnten Institutionen der Koordinierung und Verteilung erwachsen. Eine Mieterinitiative kennt die Bedürfnisse in der Nachbarschaft und kann den Wohnraum verteilen. Eine Suppenküche oder die örtliche Tafel können die Lebensmittelverteilung organisieren. Die ArbeiterInnen in den Betrieben wissen, wer ZuliefererInnen und AbnehmerInnen ihrer Produkte sind und könnten sich direkt mit den ArbeiterInnen dort koordinieren. Aus feministischen Nachbarschaftsinitiativen könnte die Care-Arbeit neu organisiert werden. Diese Formen der solidarischen Beziehungen, die sehr konkret und zwischen Menschen, die in derselben Nachbarschaft wohnen oder im selben Betrieb arbeiten, stattfinden, müsste ergänzt werden. Und zwar durch die Herstellung einer neuen solidarischen Allgemeinheit. So könnten aus den lokalen Institutionen überregionale Räte wachsen. Befeuert und unterstützt werden könnte das durch soziale Bewegungen, die schon jetzt transpersonale solidarische Beziehungen aufbauen. Auch auf einige Institutionen der Koordinierung, die heute staatlich organisiert sind, könnte zurückgegriffen werden. Teile der Verwaltung, die zum Beispiel Müllabfuhr oder Wasserversorgung organisieren, könnten übernommen und zu Koordinations-, Planungs- und Verteilungsinstitutionen umgebaut werden. Diese unterschiedlichen Ausgangspunkte, von denen aus die Vermittlung verändert werden kann, stehen nicht gegeneinander, sondern ergänzen einander. Auf das Wissen, die Erfahrungen und die organisatorischen Beziehungen, die die Menschen vorher in Bewegungen und Kämpfen der Kommunisierung gemacht haben, wird in diesem Moment zurückgegriffen. Je verbreiteter eine solidarische Form des sich aufeinander Beziehens ist und je globaler vernetzter diese solidarischen Beziehungen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Solidarität zu einer strukturellen entfalten kann. Genau. Und dann ist uns aber auch klar, dass sich dann auch noch viele Probleme erst stellen. Also nicht nur, wie organisieren wir global die Gesellschaft um, sondern auch, dass es natürlich Kräfte gibt, die versuchen werden, das zu bekämpfen. Und dann kommt man zu der ganzen Frage von Konterrevolution und wie geht man damit um. Da haben wir auch keine befriedigenden Antworten drauf gefunden, deshalb lasse ich das jetzt in dem Vortrag weg. Können wir in der Diskussion nochmal drauf zurückkommen. Und springt zu dem, was wir am Ende des Buches dann nochmal machen, nämlich so ein Modell, an dem sich verschiedene Praktiken, die es heute schon gibt, irgendwie orientieren können. Und das vielleicht helfen kann, so Verbindungen auch zu denken. Genau, zum einen, also es ist so ein Dreieck, seht ihr dort. Zum einen ist der erste Pol ganz oben eben der Commons, also all diese Projekte, wo eben dieses Commoning schon gelebt werden kann in Form von solidarischer Selbstorganisation und wo im besten Falle auch materielle Dinge hergestellt werden oder die Versorgung der Leute irgendwie über Commoning organisiert wird und darüber so vorstellbar wird, okay, so könnten wir gesellschaftliche Produktion, Reproduktion auch organisieren. Daneben braucht es aber eben soziale Bewegungen, die eben dieses Moment des Commoning ausweiten können auf viel mehr Leute und die halt auch um sowas wie gesellschaftliche Verallgemeinerung ihrer Anliegen halt kämpfen und dabei das Commoning ausweiten. Und es braucht irgendeine Form von Verankerung dieser Bewegungen auch im Alltag der Menschen, also an den Beziehungen, in denen wir eben arbeiten, wohnen und so weiter. Und das fassen wir mit dem Begriff der Basisorganisation. Also das können beispielsweise eben so Stadtteilinitiativen sein oder betriebliche Organisierungen, die halt heute oft die Form der Gewerkschaften annehmen, die nicht so doll basisdemokratisch sind, aber wo auch ja viel Bewegung gerade drin ist und vielleicht das Potenzial für Veränderung. Ansonsten aber auch kann das auch gedacht werden über so unabhängigere Betriebsgruppen, wo sich die Leute halt selbst organisieren am Arbeitsplatz und von da aus Arbeitskämpfe führen. Genau, und wir glauben, dass sich diese drei Pole alle gegenseitig auch unterstützen können. Also Commons können eine Infrastruktur bieten für soziale Bewegungen, aber auch für Basisorganisationen. Zum Beispiel, indem also einfach Räume, dass sie Räume schaffen, wenn ein Hausprojekt, wo Leute zusammen wohnen und ihr Wohnen als Commons organisieren, könnte ja auch Räume zur Verfügung stellen für politische Gruppen oder genau da Ressourcen bieten. Oder eine Solawi könnte überschüssiges Gemüse auch zu Demos oder Klimacamps bringen und dort an die Küche spenden oder vielleicht auch mal einen Streikposten bekochen oder so damit. Und andererseits können eben Bewegungen und Basisorganisationen auch selber Commons schaffen oder Ressourcen erkämpfen für Commons. Genau, soziale Bewegungen beispielsweise, indem es eine Bewegung ist für Vergesellschaftung von Wohnraum, wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und das kann eben auch aber als Basisorganisation gedacht werden, beziehungsweise Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist eigentlich auch schon so ein Mittelding zwischen sozialer Bewegung und Basisorganisation, weil da auch ein großer Fokus auf eben so Organisierung von MieterInnen und so gelegt wird. Genau, und so könnten eben auch so nachbarschaftliche Initiativen sich Wohnraum aneignen, entweder über so eine Forderung, die sich irgendwie das versucht, über Reformen umzusetzen oder auch direkt durch Besetzung. Und aus Arbeitskämpfen können auch Betriebsbesetzungen entstehen oder genau, gibt es auch immer wieder. Gerade ganz spannend die Besetzung von einem ehemaligen Autozuliefererbetrieb in Italien bei Florenz in der Nähe, die eben dort auch dafür kämpfen, dass sie irgendwas Ökologisches produzieren können. Die haben den Betrieb besetzt und produzieren da jetzt Lastenfahrräder. Also wo quasi aus so einem Arbeitskampf eigentlich um ursprünglich Arbeitsplatzerhalt auch so eine Aneignung der Produktionsmittel und kommunizierende Umgestaltung des Arbeitsplatzes letztendlich gefolgt ist. Und auch soziale Bewegungen und Basisorganisationen können sich gegenseitig unterstützen, indem Leute, die halt in sozialen Bewegungen viele Erfahrungen sammeln, dann auch in gezielt Basisorganisationen auf Stadtteilebene oder in Betrieben aufbauen und andererseits damit halt so eine gesellschaftliche Basis von Bewegungen auch erweitern. Also dass nicht nur immer die typische Aktivistinnen-Bubble, die eh schon politisch ist und sich angesprochen fühlt, wenn irgendwo eine Demo ist, kommt, sondern dann vielleicht auch Leute, die vorher gar nicht links waren oder politisch gedacht haben, die man aber über so eine Basisorganisation anhand von konkreten Bedürfnissen in Stadtteilen oder Betrieben eben anspricht. Genau, das sind so Formen, wie sich diese drei Pole irgendwie gegenseitig unterstützen können. Und wir glauben, dass aber auch hilfreich sein könnte, sowas wie verbindende Organisationen aufzubauen, also Organisationen, in denen VertreterInnen sowohl aus Commons als auch sozialen Bewegungen als auch Basisorganisationen vertreten sind und die jeweils auch in diese drei Bereiche hineinwirken. Einerseits dort diese jeweiligen Unterstützungsmöglichkeiten vermitteln und organisieren, aber auch die Erfahrungen, die Leute machen, in all diesen verschiedenen Praktiken zusammentragen und theoretisieren und damit so eine Transformationsstrategie auch weiterdenken können, weil die sich ja auch immer an die Praxis anpassen muss und aus der Praxis lernt. Und die andererseits dann auch sowas wie so ein antikapitalistisches Bewusstsein auch in diese Bereiche hineintragen können. Also in Commons zum Beispiel reinwirken, immer mit so einer Perspektive, okay, das, was ihr macht, ist auch was, was politisch ist und was auch ein Vorbild sein könnte, wie Gesellschaft insgesamt organisiert ist und versucht vielleicht auch gegen so eine Isolierung von Commons, die dann in so einer kleinen Gemeinschaft verbleiben, halt dagegen zu wirken. Und in soziale Bewegungen können sie eben reinwirken gegen so eine Reform- und Parteienorientierung und halt für eine revolutionäre Perspektive. Und in so Basisorganisationen auf eine ähnliche Art und Weise halt auch, dass sie da so ein bisschen vielleicht verhindern können, dass die im so sehr konkreten ein bisschen mehr Lohn erkämpfen oder ein bisschen weniger Miete auf der Stadtteilebene oder so immer wieder so eine weitergehende Perspektive auch reintragen. Genau. Da haben wir dann im Schlusskapitel auch nochmal, sind wir auf diese drei Pole nochmal länger eingegangen, haben verschiedene Probleme und so skizziert und Fragestellungen, die es dann gibt, was ist so das Verhältnis zu Parteien und zu Gewerkschaften beispielsweise. Genau. Könnt ihr da gern alles nachlesen, aber das sind auch eher so Gedanken und Fragestellungen, weil wir auch keine Patentrezepte jetzt für die Revolution haben, aber vielleicht so ein paar Gedanken liefern können, von denen aus ihr gerne alle weiterdenken können. Und in dem Sinne würde ich jetzt auch schließen mit der Lesung. Ich habe jetzt lange genug geredet und wir können noch gemeinsam diskutieren, wenn ihr wollt. Danke, dass ihr zugehört habt.